zu beten. Amen. Я очень рад. Знаю, что Господь, Он делает что-то новое. Ich weiß, dass der Herr dabei ist, etwas Neues zu erschaffen. И это что-то для некоторых особенно здесь людей. Und das ist was ist besonders für diese Menschen hier. И это интернациональная церковь. Das ist eine internationale Gemeinde. Okay. Я верю в этом благословение особенное. Ich glaube daran, dass es eine